liebe Zuhörer, ich begrüße Sie im Schrottfried-Dengelmeier-Gedächtnisstadion zum rostigen Ritterringen in der Kategorie Freistil griechisch-römisch-orthodox. In der roten Karosserie Berthold der Bieger von Bingen. Heute etwas gehandicapt, da er gestern bei den Ausscheidungskämpfen eine üble Beule im linken Arm davongetragen hatte. Im blauen Lack Siegfried Säbelbein, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. 6 Kämpfe alle gewonnen, davon 9 durch K.O. und 8 durch wirtschaftlichen Totalschaden. Aber da ist der Gong zur ersten Runde. Da, der erste Treffer von Berthold. Ein Schlag gegen die Hydraulikleitungen von Siegfried. Der gerät ins Wanken, aber er fängt sich wieder. Sofort rammt er sich mit dem Helm in die Ölwanne von Berthold. Und mit der linken Zange versucht er, den Tankdeckel aufzuschrauben. Berthold pariert gekonnt und bringt seine gefürchtete Kombination aus 2 Schwingern und einer linken Geraden. Ja, Berthold. Sowas geht eben nur, wenn man 3 Arme hat. Für Siegfried ist das aber nur ein Lackschaden. Kleine Schramme, das polieren wir nachher wieder weg. Berthold kniet auf Siegfried. Er versucht, ihn auf die Scharniere zu zwingen. Siegfried windet sich heraus, schüttelt Berthold ab. Dieser geht kurz in die Seile und steppert zu Boden. Und da höre ich den Gong. Erste Runde vorbei. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Bei den Kämpfern wird schnell noch etwas Kühlwasser nachgefüllt. Hier und da ein Tröpfchen Schmieröl. Was macht Siegfried? Er gurgelt mit Frostschutzmittel? Ich hoffe, dass die Dopingkontrolle das nicht beanstanden wird. Und jetzt wird auch schon die 2. Runde eingeläutet. Berthold im Vorteil. Er hämmert auf die Motorhaube von Siegfried ein, der mit beiden Armen versucht, seinen Kühlergriff zu schützen. Und Siegfried kontert. Ein geschickter Tritt trifft Berthold mit voller Wucht zwischen die Scheibenwischer. Der linke Scheinwerfer ist aus. Der rechte ist zertrümmert. Und jetzt noch einen rechten Enterhaken knapp hinter die Vorderachse gesetzt. Aber Berthold wankt nicht. Aber halt, was ist das? Ich glaube, Berthold verliert Öl. Das sieht ganz schlecht aus für den sympathischen Recken aus Bingen. Am linken Bein hat sich bereits eine große Lache gebildet. Und das musste ja passieren. Berthold rutscht aus, fällt auf den Rücken. Da quillt schon Rauch aus den Lüftungsschlitzen. Der Ringrichter zählt. 1, 2, 3, aus. Der Kampf ist vorbei. Siegfried hat wieder einmal gewonnen. Ja, und für Berthold ist wohl ein Austauschmotor und eine Abgassonderuntersuchung fällig. Verdienter Sieg durch technischen Totalschaden für Siegfried Säbelbein. Der 14. in dieser Saison. Und damit gebe ich zurück ins Funkhaus.